Abschluss heute, Captain Morgan. Kreuzzebra. Kreuzzebra. Abschluss heute, Captain Morgan. Kreuzzebra. Kreuzzebra. Matrix. Abschluss heute, Captain Morgan. Kreuzzebra. Kreuzzebra. Matrix. Abschluss heute, Captain Morgan. Kreuzzebra. Kreuzzebra. Matrix. Abschluss heute, Captain Morgan. Matrix. Supergirls don't cry. And then they say, it's okay.